Und wir kommen zur zweiten Stunde des Interviews mit Alexa Feser. Und wir spielen anfangs wie immer 30 Minuten Nonstop Musik. Dazu einige Songs, die sich Alexa extra für diese Sendung gewünscht hat. Unter anderem Depeche Mode, Fleetwood Mac, Francis and the Lights, Prince, ihrem All-Time-Favorite. Und dazu ein paar aktuelle Stücke wie Suzanne Grossman und die Band Bilderbuch. Hi, this is Peter P.A. Antony. Join me for Q-Burn Weekly. On Radio Marabu. Neu, ab März. 30 Minuten Nonstop. Alternative Music. Don't say you want me. Don't say you need me. Radio Marabu, unser Interview mit Alexa Fieser, das wir in Köln Anfang März aufgezeichnet haben. Thank you. 6 Charlie came over. He asked me for a favor. Asked me a question. Asked me to make an exception. We'll be right back. alternative music. Thank you. du, du, du, du. Unsere Jugend wird dahin sein, wie der Rauch aus dem Schornstein. Unsere Jugend wird dahin sein, wie der Rauch aus dem Schornstein. Unsere Jugend wird dahin sein, wie der Rauch aus dem Schornstein. Ich frag mich wirklich, wer ich bin. Hat das denn alles einen Sinn? Es scheint, es bleibt nur Hotboy-Sinn. Viel zu tief stecke ich schon drin. Ich frag mich wirklich, was ich bin. Dem einen Fluch, dem man lang kennt. Bricht man Flügel, spricht man vom Fliegen. Ich frag mich wirklich, wer ich bin. Auf Radio Marabu das Interview mit Alexa Feser, der Singer-Songwriterin. Julia Reinhardt, Marabu. Hallo, ich bin Alexa Feser und ihr hört Radio Marabu. Und wir kommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Alexa Feser und ihrer Platte Gold von Morgen. Jetzt auf Radio Marabu. Sommer 99, nachts vor deinem Haus, hast du zu mir gesagt, du musst hier endlich raus. Raus aus dieser Straße, raus aus dieser Stadt. Dir ist nicht genug, was sie zu bieten hat. Augen so wie Fenster und die Seele schreit. Alles außer bleiben eine Möglichkeit. Nochmal miteinander eine lange Nacht. Dann haben wir dich alle noch zur Bahn gebracht. Zeit vergeht. Und für vieles, was so früh war, ist es jetzt zu spät. Am Ende war sie doch zu groß, die große Welt. Aber einsam allein warst du für mich. Es war der Schatten, den du wirfst, der dich verraten hat. Ein vaterloses Kind zurück im Vaterland. Hinter dir sind alle Rücken abgebrannt. Alles neue Gold, das alte ohne Wert. Dem Weg zurück, da war es umgekehrt. Ich hab dich nie gefragt, was dir begegnet ist. Weil ich weiß, dass diese Welt kein Ort für Helden ist. Keiner hat geahnt, wie schnell die Zeit vergeht. Und für vieles, was so früh war, ist es jetzt zu spät. Die große Welt, aber einsam allein warst du für mich ein Held. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Frauenpower ist angesagt. Es gibt viele Musikerinnen, klar, aber trotzdem die Frage, haben es Frauen schwieriger als die männlichen Kollegen im Musikbiss? Ja, das stimmt. Das ist toll, dass du das mal ansprichst, weil ich finde es erstaunlich, wie wenig Frauen eigentlich so die Chance haben, damit Erfolg zu haben. Es gibt ja doch mehr Männer dann im deutschsprachigen Segment und ich wundere mich dann immer. Vielleicht das ist der Geschmack auch der Menschen, die Glaubhaftigkeit, ich weiß es nicht, aber lustige Art und Weise, ich habe gestern Annette getroffen, die ist zu meinem Konzert gekommen, Annette Lüsern, und das ist auch eine ganz zauberhafte Kollegin von mir, die ich sehr lieb habe und wo ich auch sage, wir sind so ein tolles Frauenpower-Team, auch mit Ina Müller noch und es gibt ja so viele andere tolle Frauen noch oder Anna Loos, und wo ich mir dann immer denke, wir haben echt was zu sagen und wir haben einen ganz großes Paket voller Emotionen und Dinge, die glaube ich auch ganz viele Menschen da draußen interessiert. Und auf meine Konzerte kommen sowohl genauso viele Frauen wie auch Männer, was ja der Beweis dafür ist, dass auch Männer sich damit identifizieren können. Also ich würde sagen, ich singe nicht frauenspezifische Sachen, sondern ich glaube menschenspezifische Sachen. Und ich finde, Sprachrohr kann sowohl Frau als auch Mann sein. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch ganz viel, viel mehr Frauensprachrohre gibt, weil ich die genauso ehrlich und authentisch und glaubwürdig finde wie Männer. Celina Bostik zum Beispiel, die wir auch kürzlich bei Radio Marabu im Interview hatten. Die kenne ich auch, sie ist super auch. Schreibt auch mit Steve ganz viel zusammen, ja. Auch eine ganz tolle Künstlerin. Und es ist, ich finde die teilweise, das jetzt ohne da vermessen zu klingen, aber so, gerade wenn du so Celina Bostik ansprichst, das sind wahnsinnig großartige Talente auch, wo ich mir denke, die hätten noch ein viel größeres Publikum noch verdient. Aber ich glaube auch bei den ganzen Mädels, dass das auch noch wird, also dass das auch noch viel größer wird. Und wir haben ja so eine Power und das ändert sich ja auch so viel mehr. Ich glaube, die Frauen sehnen sich auch immer mehr so nach auch starken Frauen, die einfach so ein bisschen das abbilden, was sie selber denken. Und also weg vom alten Klischee der angeblichen Stutenbissigkeit. A, das und B, gibt es ja auch keinen Grund, weil wir sind ein super Geschlecht, die Männer auch. Ich würde da jetzt gar nicht so ein Keil zwischentreiben, so Mann, Frau, sondern ich würde das immer menschlich betrachten. Es gibt coole Menschen, es gibt doofe Menschen und unter uns Musikern ist es wirklich so, dass wir alle in einem Boot sitzen und meistens ist es eher pressemäßig oder medial, dass die Leute uns zu Konkurrenten machen, aber wir selber untereinander sind das gar nicht. Wir machen alle das Gleiche, freuen uns unseres Lebens, dass wir Musik machen können und wir lächeln das wahrscheinlich auch eher mal, dass andere immer denken, da gibt es irgendwie eine Konkurrenz zwischen uns, gibt es nicht. Also ich empfinde das nicht so und ich kenne viele von den Mädels auch, die empfinden das auch nicht so. Und wir hören Celina Bostik mit ihrem Song Kleines Kino. Wozu brauch ich die Theater von Paris? Ich sehe die Filme aller Welt bei dir zu Haus. Wozu die Teppiche in Rot in London oder Hollywood? Unsere vier Hände machen den schönsten Applaus. Wir pfeifen auf die schicken Restaurants der Stadt. Nudeln Bolognese auf deinem Dach. Wozu die Tischdecken in Weiß? Ich trag mein Nachthemd heut als Kleid und von deinem Lachen bestell ich mir gerne nach. Denn wir sind ganz kleines Kino, nur du und ich in Hauptrolle und Regie. Denn es sind die kleinen Dinge im gibt's kein Feuerwerk. Wir haben den Sonnenaufgang über Berlin. Sitzen hier Hand in Hand, jetzt fängt unser Film erst an. Und den Rest erfindet unsere Fantasie. Denn wir sind ganz kleines Kino, nur du und ich in Hauptrolle und Regie. Denn es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns so glücklich machen, Cheri. Lass uns alle Dramen überspringen und unsere Zeit im Happy End verbringen, bis der letzte Vorhang fällt. Hast du Interesse und Zeit, wenn du auf Tour bist, dir Dinge anzuschauen, eine Art von Sightseeing zu betreiben? Ja, Köln kenne ich ja schon eigentlich ganz gut und ich würde so, so gerne viel, viel mehr von der Stadt sehen, natürlich. Aber dadurch, dass wir ja natürlich ein straffes Programm haben, jeden Tag in einer anderen Stadt sind und ich helfe ja auch mal so ein bisschen hier mit und dann haben wir ja Soundcheck, dann sind meistens so ein paar Interviews zwischendrin, bleibt da wenig Zeit. Also wir sind dann meistens so untereinander, Band, machen noch ein bisschen Spaß wie eben, machen dann Soundcheck, gehen dann nochmal ganz in Ruhe in Nightliner, ziehen uns um. Ja, so sieht dann meistens so ein Ablauf aus. Danach geht's Konzert schon los, dann ist es schon relativ spät. Ich mache noch ein bisschen am Stand ein paar Autogramme und das dauert meistens auch ein bisschen lang, weil ich dann immer das so lange mache, bis keiner mehr kommt. Und dann sitzen wir meistens noch im Bus, auf ein kleines Weinchen und dann sitzen wir da, sprechen noch ein bisschen und dann wird der erste müde, geht schon mal ins Bett und so reiht sich das ein. Und am nächsten Tag sind wir meistens dann schon in einer anderen Stadt und dann geht das von vorne wieder los. Wir haben, glaube ich, einmal einen Off-Tag. Das wird in München sein. Da werden wir dann einen Tag in München ein bisschen was machen können. Und da haben wir sogar gesagt, gehen wir mal ins Kino, weil wir so wahrscheinlich so ein bisschen Entspannung brauchen. Und wollen uns einen Film anschauen, aber ansonsten, ich muss sagen, dadurch, dass die Jungs natürlich auch privat Freunde von mir sind, ist es auch ein bisschen wie Klassenfahrt. Und das ist bekanntlicherweise immer noch ein Spaß. Wie sieht ein normaler Tag bei dir abseits von Touren aus? Genau, wenn ich zu Hause bin, schlafe ich lange aus. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin wirklich ein Langschläfer. Ich schlafe nicht länger wahrscheinlich als andere, aber ich gehe relativ spät schlafen. Wahrscheinlich hat das den Grund. Ich schlafe so vor 2-3 Uhr nicht ein und dann schlafe ich meistens so 8-9 Stunden. Obwohl, das ist schon lang. Dann stehe ich auf und fängt meistens so an, dass ich morgens relativ viele Ideen schon habe. Da ist der Verstand noch sehr klar und sehr wach. Und dann schreibe ich meistens ein paar Zeilen oder Ideen, die ich habe für Texte oder für irgendwelche anderen Themen. Schreibe ich auf, notiere mir die. Mache mir manchmal Gedanken drum, setze mich ans Klavier, probe ein paar Songs oder versuche ein bisschen was Neues zu machen. Dann kann es oft sein, weil ich ein sehr offenes Haus habe und meine Freunde sehr gerne empfange, dass Freunde mich spontan besuchen kommen, klingeln und ich dann mit denen quatsche und Kaffee trinke, Tee trinke, mir dadurch natürlich auch wieder Inspiration sammle. Ich unternehme sehr viel mit meinen Freunden, also die freie Zeit, die ich dann habe, die verbringe ich auch mit meinen Freunden. Auch viel mit Kunst. Ich fotografiere sehr gerne. Ich mache jetzt mit meinem Schreiberkompagnon auch eine Fotoserie jetzt aktuell. Da sind wir ein bisschen am Planen und vielleicht stellen wir das dann auch mal aus. Also wollen uns auch anderweitig kreativ beschäftigen. Und ich versuche halt mich zu Hause immer an kreative Sachen dran zu machen, weil das ja auf Tour immer ein bisschen schwierig ist. Und dadurch versuche ich zu Hause wirklich immer kreativ zu sein. Was interessiert und inspiriert dich? Sind es zum Beispiel Haustiere? Ist es Gärtnern? Ich liebe, wie du sehen kannst, liebe ich Hunde. Ich liebe vor allem die kleinen Hunde. Die sind mega süß. Ich bin auch ein absoluter Naturmensch. Ich fahre ganz oft raus in den Wald, in Grunewald meistens, ne, weil der ja in Berlin ist. Und manchmal aber auch ganz weit raus, wo wir Bandproben haben. Wir haben für Proben immer in Friedrichshagen. Das ist ein bisschen außerhalb von Berlin, aber auch sehr schön. Und da ist auch ein Musikerkollege von mir, der Vater von meinem Keyboarder, der hat ein großes Studio dort und wohnt da ganz idyllisch. Und da verbringe ich auch viel Zeit, um mal so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Und ich bin sehr Natur- und tierverbunden, absolut. Es könnte sein, dass dich das Meer unendlich traurig macht. Deine Augen werden kleine, schmale Streifen, wenn du lachst. Es könnte sein, dass du die Beatles nur an guten Tagen liebst und den Stone zum Tausch dafür all die anderen Tage gibst. Es könnte sein, du schreibst noch immer alle Briefe mit der Hand und du liest die erste Seite immer schon am Zeitungsstand. Es könnte sein, dass dir Musik mehr als alles andere gibt und vielleicht bin ich die Frau, die dich eines Tages liebt. Es könnte sein, könnte sein, und die Schritte hinter mir, sie gehören vielleicht zu dir. Es könnte sein, es könnte sein, dass es dich sogar schon gibt und du bist mehr als nur ein Lied. Es könnte sein, dass du die Filme, die du liebst, nur einmal siehst und in deinen Tagesträumen mit einem Schiff ins Weltall fliehst. Es könnte sein, dass du, obwohl du mich vielleicht noch gar nicht kennst, daran glaubst, dass es mich gibt und gerade an mich denkst. Es könnte sein, könnte sein, und die Schritte hinter mir, sie gehört vielleicht zu dir. Es könnte sein, es könnte sein, dass es dich sogar schon gibt und du bist mehr als nur ein Lied. Wenn du vielleicht glaubst, ich singe grad von dir, dann mach dich auf dem Weg, denn ich warte hier. Es könnte sein, es könnte sein, und die Stimme hinter mir, nur ein Lied. Es könnte sein, dass dich das Meer unendlich traurig macht. Kurzfragen bei Radio Marabu. Tee oder Kaffee? Tee. Ich mag gar keinen Kaffee. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal Kaffee getrunken, da war ich 16 Jahre alt. Schwarz oder weiß? Weiß. Obwohl, ich muss es leider revidieren. Beides in der Kombination. Mag ich am liebsten. Bier oder Wein? Wein, eindeutig. Rot oder weiß? Rot. Steak oder Tofu-Schnitzel? Ich bin leider eine von denen, Tofu-Schnitzel. Ich find's großartig. Hat vielerlei Gründe, bestimmt auch ethische, aber vor allen Dingen auch, weil ich mag Tofu total gerne. Ich finde, es schmeckt einfach irrsinnig gut. Bist du Vegetarierin? Ich bin Vegetarierin, also halb Peskarien, kann man sagen. Also Fisch esse ich schon, aber Fleisch, das habe ich lange nicht mehr gegessen. Aber ich würde das nicht so kategorisieren. Ich habe es wirklich, man könnte sagen, ich bin Vegetarier, aber ich denke da gar nicht drüber nach. Ja. Urlaub an der Côte d'Azur, wandern in Tirol oder New York? New York. Eindeutig. Warst du auch schon mal da? Ich war noch nie da und das ist mein nächstes Ziel, weil mein Opa ja da ganz lang gelebt hat und deswegen antworte ich auch New York. Ansonsten liebe ich die Berge auch. Aber ich muss dahin, weil meine Wurzeln da auch so ein bisschen vergraben liegen und deswegen muss ich der Stadt mal auf den Grund gehen. Magritte oder Beuys? Beuys. Ich war letztens erst auf einer Ausstellung, was heißt letztens, ja schon wieder ein bisschen her mit meiner Mama, im Hamburger Bahnhof in Berlin. Ganz großartig. Hund oder Katze? Hund, eindeutig. Sie haben auch schon mal einen gehabt, oder? Ich habe auch schon einen Hund gehabt, einen ganz kleinen. Im Gegensatz zu dir habe ich einen ganz kleinen Hund gehabt. Und der ist leider in Berlin überfahren worden. Das ist eine beschäftigte Stadt und es gibt Leute, die nicht aufpassen im Straßenverkehr. Tief durchatmen. Das ist schon ein bisschen länger her, zum Glück. Ja. Lieblingsautor? Das ist wirklich schwierig, das wechselt. Aber ich finde, zum aktuellen Geschehnissen lese ich immer gerne Tolle, weil der so allgemeingültig ist. Viele finden ihn ja zu kommerziell. Ich finde ihn genau richtig, weil er einfach ein Mehr zu diesem Sein bringt und dadurch auch alles andere relativiert. Jegliche Form von Gier, Macht oder sein wollen oder Projektion nach außen hin, sondern einfach nur sich selbst zu sein und im Moment zu sein. Das muss man natürlich noch viel mehr üben. Ich bin noch nicht so ganz so firm damit. Man muss sich immer wieder daran erinnern. Aber ich finde den ganz toll. Tolle ist toll. Mit wem würdest du gerne mal ein Abendessen verbringen? Also wenn du mich Politiker fragst, finde ich Gysi ganz interessant. Ich finde nicht, dass er in der richtigen Partei ist. Für mich jetzt persönlich. Aber ich finde ihn als Persönlichkeit sehr interessant und ich finde seine Argumentation und auch seine Denkansätze absolut spannend. Ich glaube, das könnte ein interessanter Abend werden mit ihm. Musiker steht außer Frage, finde ich eindeutig auf meiner Liste Nummer 1 des Prince. Ich würde aber auch gerne mal ein Abendessen mit Karl Lagerfeld haben. Ich finde, der hat absolut so viele Zitate, die ich schon auf Facebook oder sonst wo gebracht habe, geprägt, dass ich denke, dass das für mich eine absolute wahnsinnige, schillernde Gestalt ist, der auch wirklich einen absolut unglaublichen Intellekt hat, wahnsinnig belesen ist und sehr viel Know-how hat. Und von dem würde ich mich gerne einen Abend belehren lassen. Musikalische Inspiration. Gibt es Lieblingsbands? Was rockt deinen CD-Player? Oh ja, ich habe vor allen Dingen eine ganz große musikalische Inspiration. Ah ja, mein Großvater, den kennt man nicht so. Aber der war Jazzpianist, auch New York, ist dann wieder zurück nach Deutschland. Und die andere große Inspiration, die bis heute auch angehalten hat, ist Prince. Es ist für mich ein Gesamtkünstler, halt ein Ausnahmekünstler, der sowohl ein wahnsinniger Songschreiber ist, ein wahnsinniger Performer ist, Ausnahmetalent einfach. Und von der ersten Sekunde an, als ich Sign of the Times gehört habe, ein Riesenfan war und das bis heute angehalten hat. Und man mag sagen über ihn, was man möchte. Der hat auch viele Phasen durchlaufen, aber er ist ein absolut brillanter Typ. Und der hat mich immer begleitet, mein ganzes Leben hindurch. Ich mache zwar deutschsprachige Musik, aber das war immer für mich so der Mensch, wo ich gesagt habe, das ist der Grund, warum du mit Musik machst, weil der einfach so großartig ist und der so unerreichbar ist. Manchmal braucht man ja wie so einen unerreichbaren Stern, Star, den man so von der Ferne betrachtet und sagt, ja, wahrscheinlich werde ich nie dahin kommen, aber das ist vielleicht auch die Motivation. Ne? Also er und ich finde natürlich auch ganz viele neue Bands ganz toll. Ich habe vor über einem Jahr eine Band entdeckt, Bilderbuch, die kennst du auch. Die finde ich auch total genial, die Jungs aus Österreich. Die machen ganz, ja, schon teilweise humoristische Ansätze, die die haben in ihrer Musik, finde ich großartig. Ich finde auch ganz viele EDM-Sachen ganz toll und ist ja jetzt gerade auch ein Trend, der so ein bisschen aufkommt. Ich lasse mich da immer gern von anstecken. Ich finde neue Musik immer grundsätzlich toll. Das Einzige, womit ich nicht so viel anfangen kann und was jetzt nicht so meins ist, so Volksmusik oder Schlager, das ist nicht authentisch genug für mich. Das finde ich zu konstruiert. Und ich halte mich eher an Sachen, an Songs. Also ich bin wahrscheinlich eher der Songhörer, der sagt, okay, der Song gefällt mir richtig gut. Und immer etwas, was für mich authentisch oder emotional klingt. Also ich habe so ein Sprichwort, das heißt, Musik muss traurig oder sexy sein. Und damit halte ich das ganz gerne. Also denke ich, sollte auf jeden Fall Prince spielen. Unbedingt. Hast du denn da Lieblingssongs? Also ja, es gibt einen großartigen Song, der heißt Sometimes It Snows in April. Eine ganz tolle, lange Ballade von ihm. Selten spielt ein Radiosender den komplett aus. Aber wenn ihr den spielen würdet, fände ich das großartig. Sehr gut. Was steht als nächstes an? Ja, nach der Tour ist ja immer vor der nächsten Tour oder vor dem nächsten Album, ne? Und das ist ja bei Musikern immer so ein bisschen die Angst, so in so ein Kreativloch zu fallen. Das ist bei mir natürlich auch da. Also ich merke, wie ich nach der Tour, weil ja diese Gemeinschaft auch immer so ein... Du hast immer Leute um dich und gewöhnst dich aneinander und dann kommst du nach Hause zurück und bist erstmal alleine und dann musst du erstmal wieder dich sammeln und dann war natürlich, dass du überhaupt deine Songs präsentieren konntest vom großen Publikum und dann so einen Zuspruch bekommen hast, die Leute alle wegen dir gekommen sind und so. Da wird man natürlich immer dann verwöhnt über die Tour hinweg und da muss man sich wieder ein bisschen entwöhnen, wenn man dann zu Hause ist. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil der Applaus und das, diese Liebe, die man da austauscht, das macht schon ein bisschen süchtig. Also Bühne macht schon süchtig. Und dann zu Hause sammelt man sich. Dann wird es die ersten ein, zwei Wochen immer ein bisschen hart. Wenn man dann was zu tun hat, kann man das ganz gut überbrücken. Wenn nicht, kann das ein bisschen schwieriger werden. Dann muss man sich wieder so ein bisschen einfriemeln, um kreativ zu werden. Das ist manchmal auch nicht so leicht, weil man ja irgendwo Ideen hernehmen muss und manchmal die Ideen nicht so rumliegen und man Kreativität ja auch nicht abrufen kann. Das ist ja eine Sache, die entsteht, entweder entsteht sie oder sie entsteht nicht. Und das kann man leider nicht so beeinflussen. Und dann, wenn man dann aber eine gute Phase hat und was macht, dann ist man ja auch wieder manisch und dann dreht man ja auch wieder am Rad und dann ist ja auch wieder alles gut. Das ist das Künstlerleben, immer diese Up and Downs, aber das gehört dazu. Died soon after a long fought civil war. Just after I wiped away his last tear. I guess he's better off than he was before. A whole lot better than the fools he left here. I used to cry for Tracy 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you really.